Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 2, Tag 5. Guten Morgen und guten Morgen und zum dritten Mal guten Morgen. Also, worüber haben wir gesprochen? Wir haben gesagt, dass die Gemeinde im Grunde nach dem alten Bund oder dem System dieser Welt modelliert ist. Aber Jesus tut etwas Wunderbares. Er baut seine Gemeinde und seine Gemeinde ist nach seiner Weisheit gebaut. Seine Weisheit ist das Gegenteil von der Weisheit dieser Welt. Schau also, es gibt jedoch eine Weisheit, von der wir weiterhin sprechen, wenn wir zu den geistlichen Reiferen gehören. Wenn du also das Nachfolgende verstehst, bist du geistlich reif. Wenn du es nicht verstehst, bist du noch nicht geistlich reif. Ich hoffe, ihr versteht es alle. Schau, was Paulus sagt. Es ist eine Weisheit, die nicht aus diesem Zeitalter stammt und auch nicht von den Herrschern dieses Zeitalters, die dabei sind, entthront zu werden. Hier ist also eine ganz einfache Frage, die du dir selbst stellen musst. Haben die Dinge, die wir Weisheit nennen, ihren Ursprung in dem System, das wir Welt nennen, oder haben sie ihren Ursprung im Herzen Gottes? Es ist wirklich so einfach. Wenn die Weisheit also auf Jesus ausgerichtet ist, stammt sie aus dem Herzen Gottes. Wenn sie nicht auf Jesus ausgerichtet ist, hat sie ihren Ursprung woanders. In Vers 7 sagt er klar, stattdessen sprechen wir immer wieder von dieser wunderbaren Weisheit, die von Gott kommt und bis jetzt als Geheimnis verborgen war. Du siehst also, der neue Bund, Jesus Christus, der Mittelpunkt von allem, war schon immer verborgen. Und Paulus sagt wörtlich, es ist sein geheimer Plan, der von den Zeitaltern bestimmt wurde, um uns in die Herrlichkeit zu bringen. Es spielt also keine Rolle, wie schlau das klingt. Ich möchte sagen, es spielt nicht einmal eine Rolle, wie gut es zu funktionieren scheint. Es gibt viele Gemeinden, die nach der Weisheit dieser Welt strukturiert sind und sie scheinen gut zu funktionieren. Doch am Ende kommt es darauf an, ob wir das getan haben, was Gott von uns will, nämlich Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist also die große Frage. Denn wenn wir das Geheimnis, den geheimen Plan Jesus Christus nicht predigen, ist es die Weisheit der Menschen. Schau in Vers 8, sagt er. Keiner der Herrscher dieser gegenwärtigen Weltordnung hat es verstanden. Denn hätten sie es verstanden, hätten sie den Herrn der leuchtenden Herrlichkeit nie gekreuzigt. Schau, diese Aussage könnte verwirrend klingen. Nein, Jesus musste am Kreuz sterben. Hätten sie das verstanden, hätten sie ihn gekreuzigt, weil sie wussten, dass er ans Kreuz gehen musste. Aber das ist nicht das, was Paulus sagt. Paulus spricht von den Machthabern der Welt, die ihn gekreuzigt haben, und sie haben ihn aus falschen Motiven gekreuzigt. Sie glaubten, dass er ihnen im Weg stand. Sie kreuzigten ihn, weil sie glaubten, er sei ein Ketzer und Gotteslästerer. Wir müssen wieder zu dem Punkt zurückkommen, dass niemand Jesus getötet hat. Jesus selbst hat sein Leben hingegeben, damit er das Zentrum von allem werden konnte. Sobald wir das verstanden haben, werden wir immer verstehen, dass die einzige Weisheit, auf die es ankommt, eine Person ist. Aber die Machthaber dieser Welt, die Jesus kreuzigten, haben überhaupt nicht verstanden, was Gottes Plan war. Er muss weg, denn er ist nur ein Gotteslästerer. Er ist ein religiöser Gotteslästerer, der die Absichten Gottes zerstört. Paulus, der die Christen selbst verfolgte und sie tötete, denkt darüber nach. Paulus selbst glaubte, dass er Gott damit einen Gefallen tat. Genau das dachten auch diese Menschen. Sie dachten, sie würden Gott damit einen Gefallen tun. Denn sie verstanden die Weisheit Gottes nicht. Sie lebten nur die weltliche Weisheit. Ich sage dir, überall auf der Welt erheben sich Menschen, deren Herzen so sehr für die einzig wahre Weisheit Gottes brennen, die eine Person ist. Ihr Fokus ist Jesus. Und sie werden das Evangelium sehr, sehr einfach mit Kraft verkünden. Und genau dann ist der Heilige Geist bereit zu zeigen, dass er mit uns ist. Was auch immer du brauchst, versuche nicht, die Weisheit in dieser Welt zu finden. Die Weisheit dieser Welt kann die Dinge Gottes nicht verstehen. Schau dir an, was aus dieser Welt geworden ist. Selbst die scheinbar guten Politiker haben Chaos angerichtet. Und die Christen folgen immer noch der Weisheit dieser Welt. Es gibt eine Weisheit Gottes. Sie heißt Jesus. Lasst uns ihm folgen. Bis morgen.